Träume waren auf Schall und Rauch gebaut, doch deine Kälte wärmte mich. Waren uns endlos fremd, doch so vertraut, doch deine Wärme quälte mich. Es war längst Zeit für mich umzukehren, hast deine Splitter in mein Herz gebohrt. Ich lief allein durch ein Flammenmeer, nie war ich so verloren. Alles in mir schreit nach deiner Dunkelheit, hinter jedem Schatten such ich dich. So viele Nächte lang bin ich von dir gefangen, doch ich finde keinen Weg zurück ins Tageslicht. Ins Tageslicht, zurück ins Tageslicht. So quäle ich mich durch die Zeit, die unendlich einsam ist. Alles, was von dir noch bleibt, ist ein Loch, das meine Seele frisst. Alles in mir bittet umzukehren, dorthin, wo ich dich gefunden hab. Will mich ergeben, will mich wehren, doch mir fehlt die Kraft. Alles in mir schreit nach deiner Dunkelheit, hinter jedem Schatten such ich dich. So viele Nächte lang bin ich von dir gefangen, doch ich finde keinen Weg zurück.